Gegen Mittag des nächsten Tages erreicht Huckleberry Hawk das kleine, idyllische Fischerdorf Bodie. Doch irgendetwas stimmt dort nicht. Auf den Straßen sieht Hawk nur Kinder. Und in jener Zeit wurden gewisse Dinge noch nicht allzu ernst genommen. Es wurde still im Haus. Also so etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Vorbei. Es ist, als ob die Natur... Niemand hielt uns jetzt noch. Bösen in dieser schönen Gegend gegeben. Jemand glauben, was wir erlebt hatten? Schnupper hat Bizi und Blinky in Sicherheit gebracht. Nun könnte eigentlich Ruhe einkehren. Die Lady und der Meister kommen völlig außer Atem im Schloss an. So sind sie gerannt. In Eternis ging das Fest weiter. Fröhlich feierten die Bewohner der Stadt zusammen mit den Masters of the Universe. Und Orko konnte es nicht lassen, immer wieder mal ein Zauberkunststück zum Besten zu geben. Das Ville war ein kleiner, ziemlich unwichtiger Ort mitten in der Wüste des nordamerikanischen Bundesstaates Nevada. Hier war noch nie etwas passiert, was wert gewesen wäre, in den Nachrichten der großen Tageszeitungen oder der Fernsehanstalten festgehalten zu werden. Doch eines Tages geschah etwas, das die Bewohner von Das Ville aus ihrer beschaulichen Ruhe aufschreckte. Teufel auch! Es regnet nur einmal im Jahr in dieser Gegend und das muss ausgerechnet in dieser Nacht sein. da sind schon die Häuser von diesem Dustville. Es war also richtig, dass wir von der Bundesstraße abgebogen sind. Ja, du hast recht. Bis hierher waren es kaum 10 Minuten. Mhm. Da ist das Büro des Sheriffs. Alles ist dunkel. Ob er schon schläft? Wir werden trotzdem melden, was wir gesehen haben. Na komm.